Mein roter Bruder Winnetou verließ den Raum, ohne jemand einen Blick zuzuwerfen. Auch mich sah er nicht an. Jetzt kam wieder Leben in die Rowdies. Humpelnd und fluchend kam auch der Schreihals von vorhin wieder herein, und alle waren sehr erstaunt, dass der Häuptling mit einem Goldkorn von Haselnussgröße bezahlt hatte. Der Wirt erzählte, die Rothaut habe einen ganzen Beutel voll solcher Nuggets gehabt. Während die Strolche das Goldstück abschätzend von Hand zu Hand gehen ließen, bezahlten wir ebenfalls unsere Zeche und entfernten uns. Wir gingen in unser Hotel, wo sich Old Death gleich zur Ruhe legte. Ich verließ das Haus noch einmal, weil ich davon überzeugt war, dass Winnetou in der Nähe auf mich wartete. Ich kannte ja seine Gewohnheiten. Und richtig fand ich ihn sehr bald im Schatten des Waldrandes hinter dem Gasthaus. Ich berichtete ihm meine Erlebnisse. Als ich zu Ende war, nickte er ernst vor sich hin. Mein Bruder hat seit unserer Trennung viel erlebt. Winnetou dagegen nichts Besonderes. Er musste viele und weite Ritte unternehmen, um die Stämme der Apachen zu besuchen und sie davon abzuhalten, sich an den Kämpfen in Mexiko zu beteiligen. Hat mein Bruder von Juarez, dem roten Präsidenten, gehört? Ja, soviel ich weiß, hat er es fertiggebracht, sich gegen die Franzosen und den von ihnen als Kaiser von Mexiko eingesetzten Maximilian von Habsburg aufzulehnen. Richtig. Ich bitte dich, mich nicht zu fragen, was ich hier in Matagorda tue. Ich habe Verschwiegenheit gelobt. Und es ist auch für dich besser, lieber Bruder, wenn du mit diesen Angelegenheiten nichts zu tun hast. Deshalb hatte ich auch vorhin so getan, als kennte ich dich nicht. Du wirst den beiden Bleichgesichtern folgen, die du suchst? Ich habe diesen Auftrag übernommen, mein Bruder. Also führe ich ihn zu Ende. Leider kann ich dich nicht begleiten, Charlie. Doch wenn du diesen Olat und seinen Entführer gefunden hast, dann wirst du doch zu uns an den Rio Pecos kommen. Ganz gewiss, mein Winnetou. So wollen wir jetzt scheiden, lieber Bruder. Möge Manitou deine Wege mit Erfolg enden lassen. Nach mancherlei Schwierigkeiten auf unserer Verfolgungsreise kamen Old Death und ich schließlich nach La Grange, wohin die Spur der beiden Gesuchten wies. Dort schlossen sich uns zwei Männer an. Ein Schmied namens Lange und sein Sohn Georg. Ehrenwerte Leute. Dem alten Lange war es hier in Texas zu unruhig geworden, weshalb er sein Anwesen verkaufte, um mit seinem Sohn nach Mexiko hinüberzugehen, wo eine Tochter von ihm gut verheiratet war. Und durch die Notwendigkeit, uns zwei ausdauernde Pferde zu beschaffen, lernten wir außerdem einen einflussreichen Mann kennen, Señor Cortesio. Von ihm kauften wir nicht nur die Pferde, sondern erfuhren auch allerhand Wissenswertes über die beiden Leute, die ich zu verfolgen hatte. Gibson hatte sich hier Gavilano genannt und war dann weitergezogen zum Rio Grande, um die Stadt Chihuahua zu erreichen. Wir kannten also unseren Weg. Señor Cortesio bat uns, seinen schwarzen Diener mit dem schönen Namen Hector nach Mexiko mitzunehmen, der einen wichtigen Auftrag für ihn auszuführen hätte. Es sollte sich zeigen, dass wir an Hector einen treuen, unermüdlichen Begleiter gefunden hatten, der uns mit seinem drolligen Kauderwelsch viel Spaß machte. So waren wir nach mehreren Tagen in die Nähe von Fort Inch gekommen, als wir auf eine Abteilung Dragoner unter Führung eines Sergeanten trafen. Dieser junge Sergeant benahm sich zunächst recht anmaßend und behandelte uns wie Strauchdiebe, bis Old Death die Geduld riss. »Junger Mann, ich bitte mir etwas mehr Höflichkeit aus!« Ihr seid noch zu grün, um Old Death zu kennen. Aber grüßt eure Kommandanten von mir. Habe oft mit ihm auf die Scheibe geschossen und den Nagel mit einer Kugel durchs Schwarze getrieben. Er wird sich freuen zu hören, dass ihr mich wie einen Knaben angepustet habt. Tja, schätze, er wird euch eine Nase in euer junges Gesicht stecken, die so lang ist, dass ihr die Spitze nicht mit dem Fernrohr erkennen könnt. Aber Sir, so schlimm war es doch gar nicht gemeint. Ich bitte um Entschuldigung. Man hat mal so seinen schlechten Tag. Nervös? Was? Warum? Nein, nur vorsichtig, Sir. Es treibt sich jetzt allerhand Gesindel hier herum. Und die Rothäute haben wieder mal das Kriegsbeil ausgegraben. Welche Stämme sind das? Die Comanchen und Apachen. Also die beiden gefährlichsten. Und wir reiten hier so richtig zwischen ihren Gebieten hindurch. Aber welchen Grund haben denn die Indianer, aufeinander loszuschlagen? Es sind wohl politische Gründe, die ich nicht durchschaue, Sir. Die Rothäute nehmen natürlich für die geborene Rothaut Benito Juarez Partei. Andere wieder sind gegen ihn. Man findet sich da kaum mehr durch. Ja. Wo stehen die Apachen? Sie hielten sich neutral, wie es ihnen ihr Häuptling Winnetou geraten hat. Aber da kamen die Comanchen, ihre Erbfeinde, in Scharen über die Grenze und überfielen ein Lager der Apachen. Und natürlich haben sich die Apachen sofort gerecht. Nein, sie haben nur einige Krieger abgesandt, um mit den ältesten Häuptlingen der Comanchen zu verhandeln. Dieses Treffen hat bei uns in Fort Inn stattgefunden. Warum gerade da? Weil da für beide Teile Burgfrieden war. Schön, das begreife ich. Es kam keine Einigung zustande. Im Gegenteil. Zum Schluss wurden zwei Apachen niedergestochen. Der dritte konnte verwundet entfliehen. Und das geschah im Burgfrieden unter dem Schutz eines Forts der Union-Truppen? Welch eine Zweilosigkeit! Verstehe den Kommandanten nicht. Hat er die Comanchen festgenommen? Sie hatten doch das Völkerrecht verletzt. Nein, sie zogen ab. Und wenn Winnetou erfährt, dass man die Comanchen unbehelligt ziehen ließ... Sir, er weiß es schon. Er kam ins Fort kurz nach dem Abzug der anderen Rothäute, um sich Munition bei uns zu kaufen. Und? Was sagte er dem Offizier? Er sagte, alles Blut, das von heute an fließt, soll über euch kommen. Da habt ihr's. Und nun ist der Teufel los. Sonst noch was Wichtiges? Ich wüsste weiter nichts. Ja, dann sind wir fertig. Sagt also dem Major, dass ihr mich getroffen habt. Lebt wohl, Boys! Danke, Sir.